Es gibt Menschen und es gibt Menschen, die man liebt, unausgesprochen, weil es nichts zu sagen gibt. Es gibt Menschen, die nichts sind als ein Geschenk, an die man denkt, bevor man schlafen geht, an die man denkt, anstatt dass man sich verkennt in Dankbarkeit für den Moment und alle Zeit. Es fühlt sich seltsam an. Bleibt nicht mehr als ein Mensch, der erkennt, dass nichts, was einst ihm selbstverständlich schien, für immer ist. Doch dann ist es zu spät und kein Weg führt mehr zurück zu dem, was dir fehlt, das dich geliebt und beseelt. Bleibt ein Mensch. In Dankbarkeit für den Moment und alle Zeit. Es fühlt sich seltsam an zu gehen.